Schon am nächsten Nachmittag schließt sich Arsène wieder ins Schloss. An Clarisse dachte er dabei nicht. Es war der 12. und er war sicher, dass etwas passieren würde, wie es in dem Brief geschrieben stand. Seine Spürnase sagte ihm auch wo. Irgendwo hier muss die Öffnung sein. Der alte Turm wurde kaum genutzt. Nur gelegentlich empfing der Baron in dem großen Saal seine Pächter. Lupin hatte einen Luftschacht entdeckt. Er kletterte an den riesigen Efeu-Ranken die Mauer empor und setzte sich in eine Nische. 5 Meter über dem Boden, den Kopf hinter Blättern versteckt, konnte er nicht gesehen werden, aber den ganzen Saal überblicken. Lupin hatte sich nicht getäuscht. Nach kurzer Zeit betraten Baron de Tigue, der Vater seiner geliebten Clarisse, und Graf Oscar de Beneteau den Saal. Beide schienen sehr aufgeregt. Schnell, sie werden gleich kommen und werden sie mitbringen. Wenn sie in die Falle geht. Warum sollte sie nicht? Sie hat einen Wagen bestellt, der Wagen wird dort sein und sie wird einsteigen. Dann wird sie überwältigt und gefesselt. Und du glaubst, dass wir ihre Verurteilung erreichen? Beaumont-Jean fordert es, wir können es nicht ablehnen. Hast du alles vorbereitet? Ja, die beiden Boote sind am Strand, am Fuß der Treppe. Die Planken des Kleineren sind angebohrt. Wenn wir den Pfropfen aus dem Loch ziehen, wird es sinken. Hast du es mit einem Stein beschwert? Ja, mit einem großen, durchlöcherten Feldstein. Er hängt an einer Seilschlinge. 3 neue Gäste trafen ein. Rotgesichtige normannische Edelleute. Lupin hatte sie schon einige Male auf dem Schloss gesehen. Sie setzten sich schweigend auf die bereitstehenden Stühle. Kurz danach kamen weitere 2, einer ein soignierter älterer Herr, der andere war in einen Umhang gehüllt. Seiner militärischen Gestalt haftete etwas Strenges und Asketisches an. Er schlug die Kapuze zurück. Beaumont-Jean, seien Sie gegrüßt, treten Sie ein. Ich habe den Prinzen d'Arcole mitgebracht. Sie wussten, dass er einer der unseren ist. Prinz d'Arcole ist der teuflischen Kreatur schon 2-mal begegnet. Ja, ja. Das ist mein Wagen. Wir haben sie. Sie bringen sie herein. Setzen Sie sich dort in die Ecke, Beaumont-Jean. Und ziehen Sie die Kapuze über den Kopf, damit man sie nicht erkennt. Oh, sie ist wunderschön. Wie gemalt. Ein Lächeln, das einen anrührt und beunruhigt. Nehmen Sie ihr die Augenbinde ab. Und die Fässer. Oh, sie ist es, ich erkenne sie wieder. Sie ist entsetzlich. Was ist denn entsetzlich? Sie ist doch genauso alt wie vor 24 Jahren. Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie sind unsere Feindin. Ihre Feindin? Das muss ein Missverständnis sein. Ich bin Madame Pellegrini. Nein. Pellegrini ist nur einer von vielen Namen, hinter denen sich im 18. Jahrhundert ein Mann versteckte, dessen Tochter sie zu sein vorgeben. Wie also heiße ich Ihrer Meinung nach? Josephine Balsamo, Gräfin von Cagliostro, geboren im Jahre 1788. Dieser Name ist doch der Ihre, nicht wahr? Nichts verpflichtet mich dazu, Ihnen zu antworten. Genauso wenig wie Sie das Recht haben, mich auszufragen. Warum jedoch sollte ich leugnen, dass ich mich aus einer Laune heraus Josephine Balsamo, Gräfin von Cagliostro, nenne? Cagliostro ist eine Persönlichkeit, die mich immer fasziniert hat. Und Ihr direkter Vorfahr? Wie Sie in verschiedenen Erklärungen behaupten. Sie schweigen. Nun, dann will ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Überliefert ist Ihre Anwesenheit, Gräfin von Cagliostro, am Hof Napoleon III., wo sie das Geheimnis ihrer ewigen Jugend preisgaben. Es ist ein kleiner goldener Spiegel aus dem Besitz Cagliostros. In der Fassung steht das Datum 1783. Für die, die sich vertrauensvoll darin betrachten, steht die Zeit still. Sagten Sie das nicht Ihren Bewunderern? Und noch etwas gaben Sie preis, nämlich die 3 Zeilen, die in die Fassung eingraviert sind. 3 große Rätsel, die denjenigen, der sie zu lösen vermag, zum König der Könige machen würden. Der Leuchter mit den 7 Armen, der Schatz der Könige von Frankreich, die Steinplatte der Könige von Böhmen. War es nicht so, Gräfin von Cagliostro? Hören Sie mich an. Ich glaube nicht an Wunder. Und doch kann ich es nicht anders nennen. Die Wahrheit verpflichtet mich, auf meine Soldatenehre zu erklären, dass diese Frau dieselbe ist, von der ich mich vor 24 Jahren auf dem Bahnhof in Modane an der italienischen Grenze verabschiedet habe. Mehr noch, Monsieur. Sie haben sich vor der Dame verbeugt. Sie haben ihr die Hand ein wenig länger als nötig geküsst. Und Sie haben zu ihr gesagt, ich hoffe, Madame, dass die Augenblicke, die ich mit Ihnen erleben durfte, nicht ohne Zukunft sein werden. Ich jedenfalls werde sie nie vergessen. Oh mein Gott. Es gibt beträchtliche Hinweise, Gräfin von Cagliostro, dass Sie als Spionen tätig waren. In Versailles sind Sie mit deutschen Offizieren gesehen worden, darunter der Adjutant Bismarcks. Aber das ist Vergangenheit. Sie sind hier, Madame, um uns über Ihre Verbrechen Rechenschaft abzulegen. Welche Verbrechen? Meine Freunde und ich, wir waren 12. 12, die dasselbe Ziel verfolgten. Jetzt sind wir nur noch 9. Die anderen 3 sind tot, von ihnen ermordet. Wir haben Beweise, dass sie sich in allen Fällen am Tatort aufhielten. Sie waren die Geliebte der Männer und haben ihnen Geheimnisse entlockt, die sie auf die Spur des siebenarmigen Leuchters führten. Sagt Ihnen der Name Saint-Hébert etwas? Oder Dies Noval? Ich kenne diese Männer nicht. Und Beaumagnon? Beaumagnon? Ja, der dritte unserer Freunde, den Sie getötet haben, Gräfin. Es ist noch nicht lange her, er ist vergiftet worden. Sie haben ihn nicht gekannt? Wenn sie schuldig ist und ihn wirklich vergiften wollte, wird sie gleich vor Entsetzen zittern, wenn er lebend und zur Anklage bereit vor ihr steht. Ist ihr der Mann jedoch fremd? Welchen Beweis zu ihren Gunsten? Sie haben Beaumagnon nicht gekannt. Sie hat mich gekannt. Beaumagnon. Sie haben mich erschreckt. Beaumagnon. Denn ich hatte in den Zeitungen die Nachricht von ihrem Tod gelesen. Lüge! Lüge! Alles an ihnen ist Lüge! Sie sind die Scheinheiligkeit, die Niederträchtigkeit, der Verrat, das Laster. Alles, was es auf der Welt an Gemeinheit gibt, versteckt sich hinter ihrem Lächeln. Dieses Lächeln! Mein Gott, die abscheuliche Maske! Ich wollte, ich könnte sie ihnen mit glühenden Zangen abreißen. Ihr Lächeln bedeutet Tod. Ewige Verdammnis für den, der sich davon einfangen lässt. Was für ein Ungeheuer, diese Frau! Beruhigen Sie sich, Beaumagnon. Ich bekenne mich schuldig. Ich war dieser Frau hörig. Ich hatte mich schon der Kirche geweiht und wollte das Priestergewand anlegen. Da geschah der Mord an unseren beiden Freunden. Nach ihrem Tod habe ich mich auf die Suche nach der Hexe gemacht. Ich wusste wohl, wie gefährlich sie war. Aber ich wähnte mich stärker als die anderen, gefeit gegen die Versuchung. Auf einer spiritistischen Sitzung traf ich sie. Ich merkte, dass sie meinen Namen kannte. Sie richtete das Wort an mich. All den Charme ihres Geistes und ihrer Schönheit bot sie auf, um mich zu betören. Ich habe unsere Sache verraten. Ich habe den Eid, den wir geschworen haben, als wir uns zu unserer gemeinsamen Sache zusammenschlossen, gebrochen. Diese Frau weiß genauso viel von dem großen Geheimnis des Schatzes wie wir selbst. Nur durch Zufall habe ich ihren Mordanschlag überlebt. Ich hatte mich nicht geirrt. Sie wollen mich auf dem Scheiterhaufen sehen? Die Strafe wird die sein, die wir festlegen. Nichts kann uns an der Ausführung unseres gerechten Urteils hindern. Ein Urteil? Mit welchem Recht? Dafür gibt es Richter. Sie sind kein Richter. Lassen Sie mich frei. Frei? Damit Sie Ihr Todeswerk fortsetzen können? Sie sind schuldig. Schuldig? Das gleiche Ziel zu verfolgen wie Sie? Das Rätsel zu lösen, den Schatz zu finden? Ja, das gebe ich zu. Und das ist der Grund, warum Sie niederträchtig hinter mir herspionierten und mir eine Liebeskomödie vorspielten? Sie wissen nicht, was Sie tun, Beaumagnon. Sie wissen es schon lange nicht mehr. Sie sprachen von mir als sei ich ihre Geliebte gewesen. Ich war es aber nicht. Das ist das ganze Geheimnis ihres Verhaltens und ihres Hasses. Meine Freunde, die Anklage und die Verteidigung haben ihr letztes Wort gesprochen. Die Situation ist sehr einfach. Ein Gegner, der über derartige Mittel verfügt, wird uns nie in Ruhe lassen. Unsere Entscheidung also lautet, die Gräfin soll verschwinden und nie mehr zurückkommen. Heute Nacht wird ein englisches Schiff an der Küste entlangfahren. Es ist vereinbart, dass es diese Frau aufnimmt und nach London bringt, wo sie so lange in eine Irrenanstalt eingesperrt wird, bis unser Werk vollendet ist. Wir werden sie mit einem Boot zum Schiff bringen. Die Versammlung löste sich auf. Zurück blieben Baron de Tigue und Graf de Beneteau. Sie hatten die Tat geplant und sollten sie im Auftrag Beaumagnards ausführen. In der Nacht, der Himmel war sternenklar, fuhren sie mit zwei Booten aufs Meer. In dem einen lag die Gräfin von Cagliostro gefesselt und geknebelt.